Als erstes fand ich eine Sammelmappe aus braunem Karton. Papa hatte seinem Laptop anscheinend nicht völlig vertraut oder sich in der Bibliothek etwas ausdrucken lassen. Jedenfalls war das oberste Blatt ein Artikel aus der Time vom 23. Mai 2022. Die Überschrift lautete: Kongress nimmt UFOs endlich ernst. Ich überflog den Artikel und erfuhr, dass UFOs heutzutage UAP genannt wurden, Unidentified Aerial Phenomena. Unter dem Vorsitz von Adam Schiff behandelte die Anhörung im Kongress dieses Thema erstmals wieder seit dem Project Blue Book vor gut 50 Jahren, und alle, die dort aussagten, beeilten sich zu betonen, der Fokus liege nicht auf kleinen grünen Männchen vom Mars oder sonst woher. Alle Zeugen sagten aus, außerirdische Raumschiffe könnten zwar nicht ausgeschlossen werden, seien aber höchst unwahrscheinlich. Sorgen machte ihnen dagegen irgendein anderer Staat, Russland, China, könnte uns in der Hyperschalltechnologie weit überlegen sein. Unter dem Ausdruck lagen Zeitungsausschnitte, vergilbt und leicht brüchig, vom September und Oktober 1978. Einer aus dem Press Herald trug die Schlagzeile »Rätselhafte Lichter über dem Marginal Way beobachtet«. Über dem Artikel aus dem Castle Rock Call stand »Zigarrenförmiges UFO über Castle View gesichtet«. Das Foto zeigte den Aussichtspunkt mit der rostigen Selbstmördertreppe, inzwischen so lange verschwunden wie Onkel Butchs Zaunbilder, die seitlich im Zickzack hinaufführte. Allerdings war nirgends eine fliegende White Owl oder sonstige Zigarre zu sehen. Unter der Mappe mit den Zeitungsausschnitten hatte ein Spiralnotizbuch gelegen, das schlug ich nun auf und erwartete einen weiteren von Papas Erstversuchen vor mir zu haben, vielleicht die Urfassung von »Die schreckliche Generation« oder »Highway 19«. Es war unverkennbar seine nach links geneigte Handschrift, aber es gab keine Durchstreichungen, Einschübe oder Kritzeleien beim Verfassen seiner Gedanken. Der Text hatte keinerlei Ähnlichkeit mit den Notizbüchern, die ich nach dem Tod meiner Mutter gefunden hatte. Hier schrieb Laird Carmody im Vollbesitz seiner schriftstellerischen Fähigkeiten, auch wenn manche Buchstaben zittrig aussahen. Ich war mir meiner Sache nicht sicher, vermutete aber, dass er diesen Text nach dem von ihm selbst verkündeten Eintritt in den Ruhestand geschrieben hatte. Papa war ein Romanautor reinsten Wassers, allgemein für sein Erzählertalent gelobt, und ich brauchte keine drei Seiten, um zu erkennen, dass es sich hier um eine weitere Story handelte, allerdings mit realen Menschen, Laird Carmody und Dave Lavadier, als Personen der Handlung, mit anderen Worten um Metafiktion. Was häufig vorkommt, unzählige gute Autoren haben sich an dem Konzept versucht. Vielleicht konnte man diese Erzählweise auch als Eitelkeit bezeichnen. Dave konnte jedenfalls nichts dagegen einwenden, hatte Papa wohl gedacht, weil sein alter Freund ja tot war. Dass er die Geschichte im Krankenhaus als Wahrheit bezeichnet hatte, konnte nur daran gelegen haben, dass er wegen Schmerzen und Medikamenten nicht ganz klar im Kopf gewesen war. Solche Dinge passierten. Hatte Nathaniel Hawthorne sich nicht an seinem Lebensabend für seine Figur des Reverends Dimmesdale gehalten? Hatte Emily Dickinson die Welt nicht mit den Worten verlassen, »Ich muss reingehen, Nebel kommt auf?« Mein Vater hatte niemals Fantasy oder Metafiktion geschrieben, und hier handelte es sich um beides. Wobei er allerdings auch hier seine guten alten Erzähltricks einsetzte. Ich war augenblicklich gefesselt und las den Text in einem Zug durch. Aber nicht nur, weil ich die Akteure und die Umgebung von Harlow kannte, Laird Carmody verstand sich darauf, Geschichten zu erzählen. Das billigten ihm selbst seine schärfsten Kritiker zu, und die hier war eine gute. Aber wahr? Mein Urteil lautete: alles Blödsinn.